Mich zieht's dorthin, zu jener weiten Ferne, zum goldenen Strand, zu ewigen Himmelshöhen. Dort weint man nicht, mir winken dort die Sterne, zu diesem Land, zur Heimat möchte ich gehen. Dort weint man nicht, mir winken dort die Sterne, zu diesem Land, zur Heimat möchte ich gehen. Mich ziehen dorthin nicht irdische Gefühle, die mich erfüllen schon hier auf meinem Pfad. Es zieht mich fort von diesem Weltgefühle, des Heilands wundervolle Lieb und Gnad. Es zieht mich fort von diesem Weltgefühle, des Heilands wundervolle Lieb und Gnad. Mich zieht dorthin, zu ewigen Siegen Wonne, die enge Schar so lieblich jubiliert. Im lichten Glanz der ewigen Himmelssonne, die Schar der Pilger ewig triumphiert. Im lichten Glanz der ewigen Himmelssonne, zur Freud, die viele schon errungen, dort wo ich aus von losem Erdenshand. Ich singe dort ein Lied mit neuen Zungen, dort oben in dem seligen Heimatland. Ich singe dort mit neuen Zungen, dort oben in dem selben Heimatland.